Transparenz für die Ohren. Wir schon geeinigt haben, Moderation wird, wenn nichts dagegen spricht, heute ich mache, da Geoffrey im Urlaub ist und sich entschuldigt hat. Christus hat sich auch entschuldigt. Skara habe ich schon gefragt. Die ist trotz Krankheit, was man ja hoch anrechnen muss, doch bereit, das Protokoll zu führen. Herzlichen Dank, Skara. Und die Aufzeichnung würde Bauer Jupp machen, sofern nichts dagegen spricht. Wenn jetzt keiner hier laut Nein schreit, dann würde ich jetzt Bauer Jupp bitte die Aufnahme zu starten. Ist schon gestartet, sehe ich. Dankeschön. Dann nochmal herzliche Begrüßung heute Abend. Heute moderiere ich, Klaus, für euch die Folgesitzung, da Geoffrey im Urlaub ist. Und dann würde ich angesichts dessen, dass wir vielleicht manche noch vielleicht auch runterhüpfen wollen zur Lesung oder auch bei anderen Lesungen sind, gucke, dass wir heute relativ schnell durchkommen und pünktlich anfangen und auch zügig durchmachen. Und dann wären wir gleich beim Top 0 Organisatorisches. Außerdem, was da drin steht, sehe ich dort nichts. Gibt's noch irgendjemand, der was zum Organisatorischen jetzt hätte zu diesem Tagesordnungspunkt? Könntet ihr kurz das Pad posten, bitte? Big L, das Pad steht immer im C vom Raumname, aber kleiner Moment, kommt gleich nochmal. Ich habe so einen beschissenen Mumble-Client auf dem Mac, der zeigt es nicht richtig an. Danke. Gerne. Okay, ich habe unter Top 0 Organisatorisches noch von irgendjemandem. Bitte, ich weiß nicht, wer das Eintrage hat, ich lese es einfach vor. Bitte, wenn ihr Termine erwähnt, immer Zeit und Ort angeben. Sonst wird das schwierig beim Digits schreiben. Ich vermute, das ist Geoffrey, ne? Dieses soweit so gut, ich denke, das gilt aber ein bisschen für dich, Skara, für die Protokollantin. Dann kommen wir mal zum Top 1 laufende Projekte. Da steht noch eine Frage unter Klaus. Ach ja. Ich weiß bloß nicht, von wem das ist und mit der Diskussion, das macht ja wenig Sinn. Also da steht nochmal drunter, bitte um Diskussion, sollen Mumble-Termine von AGS weiterhin im Digits auftauchen? Ich bin der Meinung, dass das in die Koko gehört und dass die Mumble-Termine der AGS mit dem Team PolGF nichts zu tun haben. Jein, also Infos können gar nicht über genug Kanäle verbreitet werden. Dazu gehören meiner Meinung nach auch die der AGS, die Termine. Man muss sie nicht explizit dann hier im PolGF Mumble benennen, aber im Digest können sie auftauchen. Meint ihr jetzt normale Termine, die immer stattfinden, zum Beispiel wöchentlich, oder meint ihr besondere Termine? Besondere Termine kann ich ja noch verstehen, aber so wiederkehrende Sachen, hm. Also ich denke auch, dieser Digest soll ja auch gelesen werden. Die Kuku macht auch einen Digest, da tauchen dann diese Termine auf. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das hier nicht hergehört. Also ich verstehe das auch eher so, dass das besondere Termine, die kann man durchaus in das Digest aufnehmen, aber immer wiederkehrende Termine oder an der AGs direkt. Also wenn ich jetzt gerade denke an so einen Termin wie jetzt am 13. Wahlkampfabschlussparty in Hamburg oder so irgendwas, das soll natürlich, das kann durchaus drin auftauchen. Natürlich wiederkehrende oder irgendwelche Mumble-Termine oder solche Dinge. Das muss nicht unbedingt bei uns rein, deswegen, wie Birgit, das gehört eigentlich mehr in die Koko. Schreibi, zu deiner Information, meine Wenigkeit. Okay. Hey, Schreibi, das ist aber gemein. Erst im Sprecherraum und wenn ich die Sitzung leite, dann haust du ab im Zuhörerraum und willst nichts mehr sagen. Okay. Das am Rande. Dann, wenn dazu noch Redebedarf zu dieser Frage Deutsches? Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Dieses gespaltenes Feedback, ich glaube, das können wir wegmachen. Über dieses mit den besonderen Terminen sind wir uns ja durchaus alle einig. Können wir? Ich habe nur schon mit dem Tippen angefangen, als ihr noch geredet habt. Aber danke für die Anmerkung. Okay, danke. Ist im Protokoll geändert. Gut, dann jetzt doch Top 1 laufende Projekte. Und hier sind wir direkt beim Wahlkampf in Hamburg. Hier trägt euch jemand was ein? Jo. Also nach meinen Informationen, die Wahlkampfveranstaltung in Hamburg, Mitte in St. Pauli, beziehungsweise so halbwegs auf der Reeperbahn, soll ab 16 Uhr beginnen. Aufbau ist nach meinen Informationen 14 Uhr. Da bist du bei den Uhrzeiten nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das wurde auf Wunsch von Hamburg nach hinten gelegt. Offizieller Beginn etwa 20 Uhr und ich tendiere zu der Ansicht, dass wir so mit so vereinzelten als Mikrofonprobe getarnten Reden so ab 19:30 schauen, dass wir schon ein paar Leute zusammenkriegen. Michael, Frage, ist das auch organisatorisch bzw. genehmigungstechnisch also abgesichert? Was? Ja, das Ganze muss ja angemeldet, ne? Von wann bis wann ist das angemeldet? Das ist, glaube ich, ab 20 Uhr und bis 23 Uhr dürfen wir normale Lautstärke und ab dann muss es leise werden. Okay, war bloß eine Frage, weil auf der anderen Seite, das nimmt sogar gerade bei mir, mir kommt es sehr, sehr entgegen. Weil ich habe am Freitagmorgen um 7:45 Uhr noch einen Termin, den ich nicht verschieben kann und wollte mich dann nach Hamburg hinterher aufmachen. Das lässt uns natürlich ein bisschen mehr Zeit. Gut, sonst noch irgendwelche jemand aus Hamburg da, aber ich, wenn Christus ja in Hamburg in der LGS im Augenblick da bei der Lesung ist, vermute ich mal, dass auch die restliche Hamburger sich dort rumtreiben, weil im Augenblick nichts groß als Hamburg im Augenblick da ist. Michael, kannst du ein bisschen was aus dem Hamburger Wahlkampf noch berichten? Leider nein. Ich hatte wegen privatem Ärger letzte Woche sehr kurzfristig den Zug in den Süden nehmen müssen. Am Wochenende war ja Vorstandsklausur. Ich werde erst morgen wieder nach Norden fahren und Donnerstag dann bei der WKA dabei sein. Ich habe im Moment keine besonderen Kenntnisse, was in Hamburg los ist. Okay, danke Michael. Dann werden wir uns wahrscheinlich am Freitag in Hamburg sehen, oder? Davon gehe ich aus. Kannst du hinterher nochmal wegen ein paar Kleinigkeiten hinterher nach der Folgesitzung auch nochmal kurz da bleiben? Gerne, kein Problem. Gut, danke. Gut, da sind noch Sachen eingetragen. Also Michael und so, der MIP und so, die haben schon über Twitter auch verbreitet, dass sie also tausende von Körperbriefe, wo sie sehr viele haben, mittlerweile verteilt haben. Und die sind da immer noch kräftig dabei. Das ist so, was ich auch soweit mitbekommen habe. Und dann war auch gestern in der Vorbesprechung beziehungsweise in der Pressekonferenz sozusagen, AG Presse, noch jeweils der Wunsch, es gibt eine Liste, ich weiß nicht, wer die hat, der Kandidaten aus dem Hamburger Wahl, aus der Hamburger Wahl, dass man nochmal darauf aufmerksam macht, diese Kandidaten, wenn die was tweeten, beziehungsweise wenn der Hamburg Wahl unter dem Hashtag HH-Wahl und Wahl HH, wenn da was von denen getweetet wird, dass man diesen Hashtag beobachtet und eben die Piratenkandidaten dann retweetet, wenn das möglich ist, also wenn der Inhalt okay ist für einen und das retweetet, dass sie mit einer größeren Reichweite erreichen, weil das kann nur im Endkampf einigermaßen pushen. Und die letzte Umfrage in Hamburg hat auch ergeben, dass sehr viele in Hamburg immer noch nicht wissen, was sie wählen. Also da ist das Potenzial der Unentschlossenen, das man noch erreichen kann, sehr, sehr groß. Das sollte man natürlich auch über die Social Media versuchen. Und ergänzend, insbesondere ist es eine Schande, dass wir uns die Lufthoheit über Twitter von irgendwelchen anderen Parteien haben abnehmen lassen. Kurze Frage, was heißt das? Dass andere Parteien einfach deutlich mehr auf Twitter präsent sind unter gerade diesem Hashtag HH-Wahl als die Piratenpartei. Du meinst speziell die Kandidaten und überhaupt, also heute fanden viele Twitter-Chats statt zum Beispiel, meinst du sowas? Heute bin ich nicht dazu gekommen, es zu beobachten. Ich bin jetzt gerade eben erst ein Rechner, aber so die letzten Tage, das war schon sehr ernüchternd, wenn man einfach mal in dieses Hashtag reingeht, HH-Wahl, das ist das Verbreitetste, und dann durchscrollt und durchscrollt und durchscrollt und irgendwie nach einer ganzen Weile kommt der erste Piratentweet. Das darf einfach nicht sein. Ja, irgendwie, na, ich sage jetzt dazu mal nichts erstmal. Gut. Ich denke, das ist auch Das betrifft ja nicht nur Twitter, sondern auch die vielleicht manchmal ungeliebte Facebook ist es ähnlich. Und was auch sehr hilfreich ist, oft ist noch, wenn man eigentlich solche Tweets und solche, wenn es gute Dinger sind, vielleicht in irgendwelche Foren, in denen man aktiv ist, auch noch mit rüber trägt, sodass es eine größere Verbreitung findet. Weil, wie gesagt, in Hamburg die letzte Umfrage, ein sehr großer Prozentsatz ist noch unentschlossen, also weiß noch nicht, was er wählt, will sich also erst die letzten Tage entscheiden. Und da kann sowas sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Deshalb allgemein, wenn so viele hier sind, auch nochmal hier den Aufruf. Es war gestern in der Presse, war der Aufruf auch schon. Vielleicht, Danny, hast du die, es ist schon drin, okay, der Link ist jetzt im Pad und auch hier im Kanal, dann haben wir das soweit. Sonst noch jemand was zur Hamburg-Wahl? Gut, dann gehen wir zur Bremen-Wahl. Da hat irgendjemand was eingetragen. Dann erteile ich dem mal das Wort. Augenscheinlich ist da gerade keiner da und ich kann entgegen sonstiger Gewohnheit diesmal auch nichts sagen. Wir treffen uns traditionell Montag im Mumble, die Bremer Hafner und ein paar, die von extern helfen. Aber diesen Termin haben wir wegen der Veranstaltung diese Woche auf Mittwoch verschoben und von daher war gestern nichts und ich bin komplett uninformiert, was den aktuellen Stand anbelangt. Okay. Der von mir, der nach der Farbe ist der Eintrag von Christian Heiß, dem Polgef aus Bremen, der ist für heute entschuldigt. Alles klar, danke Skara. Denn also soweit ich informiert bin, Michael, korrigiere mich, ist in Bremen, was hier eingetragen ist, ich lese es mal vor, Bremen und Bremerhaven brauchen Unterstützung beim Sammeln der Unterschriften. Genaueres wird morgen beim Wahlkampf-Koordinationsmumble herausstellen, Mumble-Raum Bremen, 19 Uhr. Links für die Verbreitung der Unterschriften PDFs ist im, hier im Pad angegeben, ne? Und nochmal der Pad aus Bremen. Soweit mir bekannt ist, brauche die in Bremerhaven und in Bremen aber jeweils nur eine Stückzahl von 400 plus dann der übliche 20% Reserveunterschriften, also 400 Unterstützerunterschriften, aber die bis Ende Februar. Also die Zeit ist relativ kurz, die Unterschriften sind aber nicht so immens, dass das durchaus zu machen sein sollte und gerade nach dem Hamburg-Wahlkampf, wenn man sich da hinterher gleich draufstürzt, dürfte das durchaus noch zu realisieren sein. Ich muss dich dahingehend korrigieren, also Bremen 400 plus X stimmt, Bremerhaven ist deutlich weniger, das ist auch die deutlich kleinere Gemeinde. Gut, sonst noch was zum Bremer Wahlkampf? Okay, wenn es noch nichts gibt, dann nächster Punkt, Fragen an die MdBs. Diese Aktion, ich weiß nicht, ob da ein Großteil, was sich da mittlerweile getan hat, kann da irgendjemand Auskunft geben? Frage, was sind MdBs? Mitglieder des Bundestages. Oh, das kann man auch aussprechen. MdB, okay. Mitglieder. Das Essen, bis dann. Stefan, die Frage ist beantwortet. Mach einfach weiter. Ja, ich bin ja heute wieder da. Kann ja zu der Aktion nicht viel sagen. Ich habe erste Rückmeldungen bekommen, hauptsächlich aus Bayern, mit Antworten auf die Fragen, hauptsächlich von Landtagsabgeordneten, auch Europaabgeordneten. Thomas Blechschmidt ist da auch ganz aktiv gewesen. Ich denke, aus Bayern kann Olaf mehr sagen. Ich habe auch Hinweise bekommen und Mails bekommen, dass jetzt in der zweiten Woche auch noch Fragen verschickt werden. Ansonsten höre ich gerne, was in den Landesverbänden zu der Aktion zu erzählen ist. Okay, danke Michael. Dann gucken wir mal nachher, dass wir, wenn die Länderpolgefs jeweils den Bericht abgeben, dass sie vielleicht einen Satz dazu sagen, wie weit es in ihrem Landesbereich gediegen ist. Ja, dann scheine dazu auch keine weitere Frage oder Anmerkungen, denn der letzte Punkt hier, Pirates Without Borders, Pirate ohne Grenze. Das ist, glaube ich, auch von dir, Michael, oder? Nein, das ist auch von mir. Jo. Gibt es dazu irgendwas anzumerken oder irgendwelche Wünsche oder sonst irgendwas? Einfach bitte zur Kenntnis nehmen, dass das eine wichtige Geschichte ist. Danke. Okay. Damit alle dazu Kenntnis gebracht. Ne? Im Pad bei Zeile 93 gibt es auch einen Link dazu. Wer sich darüber informieren will, dann bitte tun. Ihr habt ja Michael gehört, ist eine wichtige Sache, sollte sich jeder mal zur Gemüte führen. Gut, dann das letzte ist Freiheitsserver. Das ist eigentlich, glaube ich, Play, oder? Den sehe ich nicht, der scheint auch nicht da zu sein, da ist auch nichts eingetragen. Dann überspringen wir das und kommen zum nächsten Punkt, Punkt 2, Polgef-Berichte. Und hier gleich Bundespolgef. Bei Christus wird gerade was eingetragen, der ist heute entschuldigt, da er heute in Hamburg auf der Lesung ist und die sehr gut besucht ist und er dort nicht weg wollte. Bernd ist, soweit ich sehe, hier anwesend, dann würde ich vielleicht Bernd das Wort geben. Ja, guten Abend. Ich habe die paar Sachen da mal schnell reingetippt. Auch noch keine Gewährleistung auf Vollständigkeit. Wie seit Wochen sind unheimlich viele unterschiedliche Dinge jeden Tag zu tun. Heute wieder seit früh 7 nichts anderes außer Piratenzeug macht. Von IT bis zur Rechtsgeschichte. Egal, ich will es nicht lang machen hier. Bufo-Klausur war am Wochenende mit vielen Diskussionen, auch politischen Dingen, wo wir versucht haben, unter uns mal ein paar Sachen klarzustellen und auch, was uns selbst eigentlich berührt und welche Schwerpunkte und so weiter. Ich denke, da werden auch Resultate draus folgen. Zumindest habe ich mal angefangen, da auch was dazu zu schreiben. Mal gucken, wann ich es fertig bringe. Lesen gegen Überwachung hast du gerade schon erwähnt. Seco ist da gerade in Neumarkt gewesen, hat hier reingestreamt. Überall anders läuft es auch an vielen Stellen, NRW und so weiter. Dann, ich will kurz zu dieser digitalen Briefumschlag. Die Sache kennen ja einige Leute hier. Hatten wir vor 2 Wochen das erste Mal in einer größeren Runde drüber gesprochen. Da warte ich noch eigentlich inzwischen sehnsüchtigst auf das Schreiben von Petitionsausschuss. Ich hätte inzwischen damit gerechnet. Mal gucken, ich hoffe, das kommt bald, dass das Ding online ist, dass man da voll loslegen kann. Da fehlen auch noch so gewisse Vorbereitungen von den Leuten, die vor 2 Wochen Sachen zugesagt haben. Der Pad-Link ist ja bekannt. Da einfach mal reinklicken, da sind dann auch weitere Links zu finden. Dann ganz wichtig, Micha hat schon darauf hingewiesen, die Hamburg-Wahl, das ist jetzt die entscheidende Woche. Ab morgen ist Mittwoch, ab da entscheiden die Leute langsam so im Kopf, was sie wählen. Auf den sozialen Medien sind insbesondere unsere Zielgruppe vertreten. Es dürfen da auch junge Leute wählen gehen und die können wir darüber ansprechen. Das heißt auf Facebook, auf Twitter natürlich das Pushen, was Micha gesagt hat, aber was auch sehr wichtig ist, dass man da mal versucht, in die Zeitungen reinzukommen, in Form von Kommentaren. Da gibt es Artikel über Themen, wo man einfach mal auch sagen kann, hey, die Piraten haben auch diese Position, wenn sie da im Artikel selber nicht erwähnt werden oder einen Link zum Wahl-O-Mat bringt oder dergleichen. Einfach zeigen, dass da auch Piraten existieren. Das kann letzten Endes die paar Stimmen mehr bringen, die wir für ihren Einzug brauchen. Also bitte, wer Zeit hat, einfach mal gucken, wo er da helfen kann, wo er kommentieren kann, wo er twittern kann und so weiter. Dass wir da noch ein bisschen Wirbel machen die nächsten paar Tage. Dann als Statusmeldung zuletzt, wir hatten die Ausschreibung Freifunk letzte Woche veröffentlicht. Hier liegt bis dato noch keine Bewerbung vor. Das ist bei dem Themenbereich natürlich ein bisschen schade, gerade weil da die Leute in der Netzpolitik da ja auch zahlreich in der Sitzung waren und einen sehr gut formulierten Antrag reingebracht haben. Vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen Werbung machen, auch auf Landesebene. Das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich, noch ein interessantes Thema bleiben. Da wäre es sehr gut, wenn sich jemand bewerben würde, den wir dann vielleicht auch ernennen können. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Fragen an Bernd? Scheint nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zu der Länderpolgef und fangen hier wie immer an mit Baden-Württemberg. Dort steht nichts Neues drin, so wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir weiter zu Bayern. Ja, hallo. Also ich mache es auch ein bisschen kürzer, weil wir ja vorhaben, wahrscheinlich in einen anderen Raum zu wechseln, um da Dingen zu lauschen. Die erste Frage, also wie ist die Bundeskampagne bis jetzt gelaufen? Für mich ist das ja nicht nur wichtig wegen des Themas, sondern auch, um zu sehen, sind wir überhaupt kampagnenfähig? Sprich, in Bayern, wo sind die weißen Flecken? Die habe ich jetzt identifiziert. Näheres könnt ihr dann bei einer Analysestunde von mir hören. wir werden daraus Konsequenzen auch ziehen. Wir sind auch ein bisschen im Zeitverzug. Das heißt also, wir haben nicht nur die erste oder wir nutzen nicht nur die erste Februarwoche, um Sachen zu tun, sondern sind auch in diese Woche jetzt hineingegangen. Es kommt auch daher, dass ein paar Leute ziemlich spät aufgewacht sind. Ich habe auch in anderen Räumen dann hören dürfen, letzte Woche beispielsweise, dass gewisse Personen, die trotz eines Information Overloads, was die Piratenpartei betrifft, doch irgendwie wenig von dieser Kampagne innerparteilich gehört hatten. Das ist inzwischen, denke ich, nicht mehr der Fall. Die meisten wissen, was wir hier fahren und dass wir das eigentlich schon beendet haben müssten, also den eigentlichen Versand der Fragebögen. Wir haben letzte Woche mit Bruno Kramm die erste Pressemitteilung verschickt. Gestern haben wir in der SG Presse Bund festgestellt, dass es keine Resonanz gegeben haben mag. Ich habe das selbst nicht nachvollzogen, also ich habe nicht selbst recherchiert. Das betrifft aber auch andere Pressemitteilungen aus der letzten Woche. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es einfach an der mangelnden Recherche lag. Also bei dem Thema sind wir noch dran, um es kurz zu machen. Wir machen also noch weiter und sprechen am besten nächste Woche nochmal drüber. Wir haben kommendes Wochenende den Strategie-Workshop Nummer 2, aber das fünfte Treffen. Dann gibt es also nach dem Wochenende so eine Art Resümee darüber. Ich möchte gar nicht erst alles vorlesen, was ich hier ins Pad geschrieben habe. Das Wichtigste ist am 18.02., also kommende Woche Mittwoch, das ist der Aschermittwoch. Da haben wir den piratigen Aschermittwoch. Wer Zeit und Muße und die Möglichkeit hat, möge doch bitte nach München kommen. Wir haben einige Vorträge, unter anderem von Stefan Körner, von Niki Britz, von Piraten, die absolut super sind. Und wir haben eine ganz tolle Moderatorin, nämlich Martina Venter. Martina hat das letztes Mal schon gemacht und hat uns richtig zum Glühen gebracht, indem sie auch Sachen vorgesungen hat und begleitet hat mit ihrer Gitarre. Also es wird nicht nur kuschelig, sondern es wird auch deftig. Das also kommende Woche, 18.02. am Aschermittwoch. Die anderen Geschichten könnt ihr gerne nachlesen. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellen. Danke. Gut, danke schön, Olaf. Noch Frage an Bayern? Dies scheint nicht der Fall zu sein, denn gehen wir weiter zu Berlin. Jemand aus Berlin anwesend? Scheint nicht der Fall zu sein, denn Brandenburg? Ich hörte da einen Rauscher, hat da jemand versucht zu reden? Brandenburg scheint auch nicht präsent zu sein. Dann Bremen. Wie wir vorhin gehört haben, der Bremer ist entschuldigt. Hier steht auch drin, die Wahlkampf Bremen und Kontakt via Twitter. Ich vermute, das gilt dann auch als entschuldigt. Dann gehen wir weiter zu Hamburg. Hamburg sehe ich auch niemand. Dann Hessen. Schnappi. Ja, hallo, Moment. Muss ich noch so. Okay, was soll ich gerade sagen? Ja, ich bin etwas angeschlagen, Grippe. Insofern, wenn ich nicht alles habe. ja, sorry. Es steht auch vieles drin. Programm-Reset Mumble war schwach besucht. Ich muss stärker für mehr Mitarbeit, Mitwirkung werben. Sonntag hat es nicht geklappt, weil ich auch wieder krank war und vergessen habe, Rundmail zu schreiben. Was ich generell empfehle, ist, wenn Bundes-AGs Interesse haben, bei bestimmten Themen mitzuarbeiten, fände ich es total clever, wenn die sich einfach melden und mich nicht einfach anpumpen, ich sei ignorant oder ich würde sie absichtlich übergehen. Das ist so ein Punkt, den ich nicht mitmachen lasse, weil wir eigentlich alles Mögliche tun, um die Teilnahme an der Programmgestaltung zu ermöglichen und dann plötzlich verschwinden. Ich möchte es nur kurz anmerken, das war so ein kleiner Punkt, weil die Person auch zuhört hier. Dann haben wir den Antrag für finanzielle Unterstützung der Cannabis XXL vertagt, weil wir zu wenig Informationen der Kostenaufstellung und des Hintergrundes der Messe vom Antragsteller bekommen haben. Wir warten da jetzt auf neue Informationen an uns. dann ging in der Bundesgeschäftsstelle eine einstweilige Verfügung ein, dass alle öffentlichen Jobcenter Sommer Ach, soll man das Ding halt, Telefonlisten sofort vom Netz zu nehmen? Server da. Ja, JCCS, sage ich jetzt. Ja. Das wird derzeit in AK Soziales Hessen besprochen. Die Verfügung ist bereits umgesetzt. Danke für den Wikilink. Da freue ich mich schon drauf auf die nächste Vorstandssitzung, was da abgeht. Wir haben, ach ja genau, wir haben das finanzielle Budget für den Rechtsanwalt um 500 Euro erhöht. Wir sind glaube bei 1300 Euro oder sowas, damit wir rechtskräftig gut dastehen. Dann Landratskandidat Peter Löwenstein, Ed Gersprenz in Darmstadt-Dieburg. Da gab es ein Missverständnis zwischen der Pressekoordination und ihm, was ganz lustig war, weil sofort haben einige Presseredakteure angerufen und gefragt, ob sie vom Mailverteiler runtergeschmissen worden wären, weil sie hätten über andere mit erfahren, dass er Landratskandidat ist. Und dadurch konnte er viel schneller und viel bessere Interviews geben, als wenn man das sonst verschickt hätte. Also war sehr interessant mitzuerleben. Ich poste gleich nochmal oben da rein mit dem Budget, wie viel wir da noch haben, poste ich gleich. Wir unterstützen den Wahlkampf, wir müssen noch beschließen, wie viel Geld und aus den Nachbarkreisverbänden kommt die Wahlkampfhilfe, Zusage. Auch dort ist die Frage, wie setzen die es um mit Grafiker, bezahlte Kräfte, nicht bezahlte Kräfte, ist so ein Thema. Verifizierung Twitter-Account, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Piratenpartei Bundesaccount ist von Twitter verifiziert worden, hat so ein blaues Häkchen. Das hat den Riesenvorteil, dass wir dadurch eine erhöhte Präsenz und Zunahme der Followerzahl haben. Fast täglich zwischen 5 und, ach, das wollte ich noch hinschreiben, 5 bis 20. 5 bis 20 Follower so, am Tag? Ja, richtig, genau. Genau, 5 bis 20 Follower, das ist für den Piraten Hessen Account und für den Bundesaccount sind es weit mehr. Ich habe aufgehört, weil jede 10 Sekunden hat das Handy vibriert, weil ich Notifications eingestellt hatte und nach 2 Stunden war das Handy leer und das war schon der Hammer. Also da geht's halt richtig ab. Für die anderen Länder-Accounts kommt demnächst eine E-Mail. Twitter bereitet auch laut Gerüchten vor, eine Art Bezahlverifizierung einzuführen. Ich kann dazu nicht mehr sagen, aber ich würde nur sagen, dass bald alle anderen Landesverbands Twitter-Accounts eine E-Mail bekommen oder von mir eine E-Mail erhalten, an wen man sich wenden kann für eine Verifizierung, weil wenn man sich neu bei Twitter anmeldet und den Bereich Politik auswählt, werden meistens die Accounts mit den höchsten Followerzahlen oder Aktivität angezeigt. Und das ist halt im Moment noch die Piratenpartei, beziehungsweise diese andere Alternative, die ich eigentlich erwähnen möchte. Nur viel dazu. Heute Abend ist in Kassel eine Lesung gegen Überwachung. Für Frankfurt haben wir das leider nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat, die australische Piratenpartei, bei der ich Mitglied bin, wird entscheiden, morgen oder heute Abend, morgen Abend, übermorgen früh sozusagen, die Mitgliedschaft bei der Pirate Parties International zu stornieren. Ich hatte damit mit Thomas Gau schon drüber gesprochen. Er hat gemeint, lass sie ziehen. Es gab sehr viele Missverständnisse dadurch und sehr viel, wie sagt er, die dortige Piratenpartei ist nicht so, wie man Politik macht, sondern man spielt Politik. Und so kenne ich auch einige, weil der Vorsitzende leider nicht wirklich ernst genommen werden kann. Also ich vergleiche das immer mit 2007 Piraten Deutschland. Kann ich als Zuhörer reinsprechen, kann das sein? Auch lustig. Großes Thema in Hessen ist Grafiker für Wahlkampagnen, Plakate zu finden. Eventuell müssen wir auf bezahlte Kräfte ausweichen, dafür extra Budget bereitstellen. Ist so ein Thema. Wir haben noch mit unserem Datenschutzbeauftragten Probleme. Der hat sich seit knapp 3 Jahren nicht mehr rückgemeldet. Jetzt hat er von uns einen schriftlichen Brief mit Rücksendeschein bekommen. Hat bis nächsten Montag Frist. Ansonsten nehmen wir nächste Schritte über eine Ebene höher, weil wir dringend einfach einen neuen brauchen. Ich konnte aufgrund von Grippe nicht an Fragida gestern teilnehmen und ich werde für Hamburg auch nicht teilnehmen können, habe gerade eben dieses Zimmer storniert, wo ich untergebracht war, quasi 5 Minuten neben der LGS in Hamburg. Das Ticket muss ich auch stornieren. So, gibt es Fragen? Miguel Schnappi, das Zimmer, das du reserviert hast, bis wann ist das reserviert? Von Freitag bis Montag früh. Auch schon Freitag? Privat, über Airbnb. Ach so, ja, weil wir aus Thüringen mit 2 Mann wahrscheinlich am Freitag hochfahren. Aber okay. Sonst noch Frage an Schnappi? Herr Schnappi, ich wünsche dir gute Besserung. Danke. Ja, von mir auch. Euch allen, die auch da ehrlich sind. Danke. Ich wollte mal fragen, dazu 2007, wieso konnte man da Piraten nicht ernst nehmen? Oder wieso ist das jetzt in Australien so, dass man das nicht kann? Das Erscheinungsbild und die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Also bei uns war das schon sehr chaotisch, fand ich. Ich war damals Freibeuter. Und ich vergleiche, also ich habe 2007 erst die Piraten Baden-Württemberg kennengelernt. Und das war mein erster Eindruck, so, naja, das ist so wie die Partei heutzutage. Und in Australien selber habe ich ja die Leute kennengelernt bei bestimmten Veranstaltungen, aber so die wirkliche Lust, was zu machen, haben sie nicht. Also es ist einfach, es findet keine Transparenz statt bezüglich, wie viel Mitglieder sie haben, wie viel Geld sie haben. Es ist sehr von oben nach unten hierarchisch durchstrukturiert. Die haben ein Copyright auf ihr Piratenpartei Australia Logo. Also das ist schon so ein Punkt. Ich fände es cool, wenn man so verschiedene Sachen machen könnte, wie Young Pirates of Australia oder das wollten sie nicht. Also sind so, sie blockieren es und haben eigentlich nicht wirklich großes Interesse. Es ist halt schwierig dort. Die politische Landschaft ist dort sehr schwierig. Dabei jetzt wäre es sehr interessant, weil der Premierminister in Australien gerade echt die Rückendeckung verliert und in die Scheiße tritt, dass es eine Alternative zu haben, die richtig zwecks Aufklärung, zwecks Überwachung reinprischt und sagt, hier aufhören, zurücknehmen. Aber im Moment mit den aktuellen Vorsitzenden oder dem Vorstand, der da ist, ist leider nicht so. Und wenn sie dann die Kooperation mit Thomas nicht ernst nehmen, dann ist es schade drum. Aber können wir nichts machen. Ich denke, das ist auch deine Entscheidung. Und muss man dann auch so, wie sie kommt, natürlich hinterfragen, aber dran machen kann man eh nichts. Also ich okay. Versuch teilzunehmen und beim nächsten Punkt, achso, nee, ich darf das ja, ich bin ja schon Polge, aber falls ich dann nicht mehr Polge wäre, mich dann in the Board of Council einzuwählen für nächstes Jahr, um den Beschluss wieder rückgängig zu machen. Naja, mal schauen. Okidoki, noch Frage an Schnappi? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal zu Mecklenburg-Vorpommern. Da ist nichts eingetragen, auch niemand da. Und dann Niedersachsen. Ja, dann will ich mal wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich diesmal alle besser verstehen als beim letzten Mal. Ich versuche es auch relativ kurz zu halten. Also wir haben eine Lesung gegen Überwachung wohl hinbekommen, und zwar in Braunschweig, die aktuell stattfindet. Rückmeldungen aus anderen KVs gab es leider nicht. Hinsichtlich TTIP haben wir 61 Briefe, wie angekündigt, über die LGS verschickt und über die Vorständeliste den KVs mitgeteilt, dass sie doch bitte die lokale Presse informieren möchten. Da steht es für morgen auf meiner To-Do-Liste zu gucken, ob man zumindest auf deren Webseiten etwas Entsprechendes findet. Ich lasse mich da mal überraschen. Wir hatten unsere monatliche Marina, und bei der Geschichte oder dabei ist aufgekommen, dass wenn diese TTIP-Aktion tatsächlich substanziell einen Rücklauf bringt, mit dem man was anfangen kann, dann wäre es doch gegebenenfalls eine Idee, in regelmäßigen Abständen zu anderen Themen, bei denen wir möglicherweise auch eine Art von Alleinstellungsmerkmal haben, oder wo wir besonders fortschrittliche Forderungen haben, sowas in mehr oder minder regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Ja, wie ich schon mehrfach gesagt habe, wollen wir ja unser Landtagswahlprogramm 2013 zur Grundlage für 2018 machen und sind jetzt in die Phase eingetreten, wo wir mal gucken, welche der Programm Beschlüsse, die wir damals gefasst haben, heute noch aufrechterhalten werden können. Es werden wahrscheinlich die meisten sein. Das nächste Mumble dazu ist am nächsten Dienstag, quasi parallel zur Folgesitzung. Mal gucken, was ich bevorzuge. Der Jobcenter-Listenbeschluss oder die Anordnung aus Berlin, die ist natürlich auch bei uns aufgelaufen. Wir hatten im letzten Jahr einen Beschluss im LAFO, dass da es da noch eine gesonderte Seite für geben soll, die wohl vom ehemaligen ersten Vorsitzenden verantwortet wurde und mit dem ist Kontakt aufgenommen, auch die vom Netz zu nehmen. Ansonsten haben wir da relativ wenig mit zu tun. Ja, das wäre es eigentlich. Ja, ich muss mir angewöhnen, Abkürzungen auszuschreiben. Das wäre es denn eigentlich. Wenn Fragen sind, bitte fragen. Von mir kurz, um welche TTIP-Aktion geht's da? Die für die MDBs. Oh ja, okay. Gut, keine weitere Frage an Niedersachsen und dann Nordrhein-Westfalen. Da scheint keiner da zu sein. Dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend in die Runde. Ich mache es ganz kurz. Bei uns sind Wahlkampfvorbereitungen. Die AG-Wahlen wird immer aktiver. Dann haben wir am 1.3. ein Barcamp in der LGS in Mainz. Das wird wohl ein zweigeteiltes Barcamp sein, dass man morgens normale Themen, ein Kickoff bespricht und nachmittags in Open Space Manier, also Barcamp Manier. Das Barcamp, wer Interesse hat, kann gerne vorbeikommen. Die Hauptthemen werden wohl die Ausrichtung des Wahlkampfes sein. Zur TTIP-Aktion kann ich sagen, bekannt gemacht wurde es. Es hatten von 35 Mitgliedern des Bundestags und Europaabgeordneten hatten wir 15 Personen, die sich erklärt haben, direkt was zu machen. Die habe ich angeschrieben. Persönlich habe ich mit Menschen noch gesprochen. Das bedeutet, dass es wohl auch erst manche Sachen diese Woche rausgehen, obwohl sie es wussten und sich letzte Woche eingetragen haben. Aber kann ich dem Michael sagen, das werden wohl die Rückläufer, werden sich dann wohl weiter nach hinten verschieben. Aber ich habe gedacht, besser eine Woche später als gar nicht. Gut, das war es eigentlich aus Rheinland-Pfalz. Kurze Fragen, um welchen Wahlkampf geht es? Der Landtagswahlkampf, den wir nächstes Jahr in Rheinland-Pfalz, also zu Beginn, zum Frühjahr nächsten Jahres haben wir Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Alles klar, danke. Als falsche Tasche. Dann gehen wir weiter ins Saarland. Ja, hallo. Also, entgegen meiner pessimistischen Einschätzung, letzte Woche haben wir tatsächlich sowohl eine Veranstaltung im Rahmen von Lesen gegen Überwachung hingekriegt. Der Michael Hilberer liest jetzt im Moment in Saarbrücken und auch die Aktion Fragen an die MD. MDB ist angeleiert worden. Ja, das ist derzeit noch sehr im Anfang, das sind die ersten Antworten, gab es noch keine. Was vielleicht ganz nett ist, diese beiden Aktionen führen dazu, dass wir das jetzt ein bisschen besser organisieren und jetzt quasi auch einen Arbeitskreis haben, der sich um solche überregionalen vernetzten Aktionen kümmern will. Also von daher, es hat auch auf Metaebene was gebracht. Das war es soweit von mir. Dankeschön. Fragen an Saarland? Okay, dann gehen wir weiter zu Sachsen. Hier steht drin, lässt sich entschuldigen. Gibt es ein paar Einträge. Wenn ich es richtig sehe, ist das von Korax. Korax, willst du die kommentieren oder soll ich sie einfach vorlesen? Scheint beides nicht der Fall zu sein. Also Dresden, Leipzig und Chemnitz sind im Augenblick beschäftigt mit hauptsächlich also mit PC und Legida und da dagegen. Dann steht hier, was den SMV läuft, ziemlich gut. Von 745 Mitgliedern sind 87 in der SMV mittlerweile akkreditiert. Und dann gibt es noch ein Plenum Wahlkampfauswertung, wohin mit dem LV. Ne? Das ist am 28. Februar bis 1. März. Von 10 bis 18 Uhr in der Villa Leipzig, Lessingstraße in Leipzig. Gibt's auch im Pad einen Link drauf. Noch Nachtrag zu Sachsen? Ich hätte einen Nachtrag für Saarland, ganz kurz, sorry. Gerne, denn wenn keine Frage an Sachsen sind. Okay, keine Frage an Sachsen, dann springen wir nochmal zurück an Saarland. Das ist der Krankheit geschuldet. Normalerweise schaue ich sowas nicht, aber Sanders hat so eine Faschings-Karnevalsrede gehabt und hat Annegret Kramp, also diese AKK, Politikerin sich als Putzfrau des Landtages verkleidet und hat am Ende erzählt, wie viele Wechsel es überall gibt und hat dann aber witzigerweise die anderen Parteien verteufelt. Nur den Piratenwechsel zu den Grünen fand sie eine interessante Rede bei der CDU. Die müssen halt sitzen, worauf die Wähler sie jetzt gelassen haben. Fand ich eine lustige Sache. Also die das Piraten wurden erwähnt. Ne? Also ich weiß nicht, was es genau war, aber im Hessischen Rundfunk habe ich das irgendwie gesehen. Heute Morgen so um 3 Uhr kam das, glaube ich, als Wiederholung. Es war nur eine Erwähnung. Nichts Großes, aber es war nur eine Erwähnung, Piratenwechsel zu Grünen. Irgendein Mitglied des Landestages ist gewechselt. Gut, danke für den Nachtrag. Dazu noch Frage? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Sachsen-Anhalt. Wenn ich es richtig sehe, ist Jude Mike nicht da, aber der hat auch hier drin stehen. Die haben immer zur selben Zeit Vorstandssitzungen in Sachsen-Anhalt. Da im Vorstand ist er dort im Augenblick gebunden. Eventuell schaut er später nochmal rein, verschieben wir den. Kleine Information steht auch hier drin, die neue Website geht dieser Tage dann online. Gut, dann weiter zu Schleswig-Holstein. Kathi, sehe ich auch nicht. Dann in der Zügigkeit tut Dinge, gehen wir zu Thüringen. Jan lässt sich auch entschuldigen. Ich kann das ein bisschen übernehmen, wie ich es früher auch gemacht habe. Also, wie bitte? Da war gerade Wortmeldung. In Navigo, das warst du? Nee, wenn, dann habe ich irgendwo draufgehauen, sorry. Alles klar. Will bloß kein Überseher. Okay, also Thüringen, also groß keine Neuigkeit. In Thüringen ist jetzt ein Kommunalpolitiker-Treffer, also so eine Abklemmung aller unserer Mandatsträger in der Kommunalparlamente. Angedacht ist fixiert auf den 7.3. Wird also einberufen, denn diese Aktion fragt einen MdB. Da haben wir in Thüringen das so gemacht, dass wir die in deiner Wahlkreise, weil wir hatten zur Bundestagswahl in 8 der 9 Wahlkreise auch Direktkandidaten zusammenbekommen, dass genau diese Direktkandidaten, die sind angeschrieben, dass die sich darum kümmern. Das ist also noch in der Pipeline, das läuft im Augenblick. Und als letztes in der letzten Landesvorstandssitzung wurde Budget bzw. einfache Spende für die Cannabis XXL von 150 Euro durch den Landesvorstand beschlossen und vom Schatzmeister abgesegnet. Ist nicht immens viel, aber wir sind ein kleiner Landesverband und im Rahmen unserer Möglichkeiten wollten wir da unseren Beitrag leisten und deshalb auch diese Spende, also für die Cannabis XXL, ist dann auch schon kundgetan. Das war es also soweit als Thüringer. Noch Fragen an Thüringer? Dann nicht. Gut. Und wann genau und wo findet dieses Kopo-Treffen statt? Dieses Kommunalvoll, die Räumlichkeit ist immer noch am Suche, weil man noch nicht ganz genau, also am 7.3. der Termin steht fest. Das wird mit größter Wahrscheinlichkeit Erfurt sein, da wir Kommunalpolitiker und auch einen berufenen Bürger, der behindert ist und im Rollstuhl ist, müssen wir da immer, wenn man den mit einladen, immer darauf achten, dass diese die Orte immer barrierefrei sind und das ist in Erfurt nicht ganz so einfach. Deshalb ist der Ort noch nicht ganz genau bekannt. Macht der Markus damit? Ganz genau. Gut, noch Fragen? Gut, dann wandern wir weiter zu der Themenbeauftragte. Top 3. Dann fangen wir hier an. Urheberrecht, TTIP. Bruno ist weit der Zeit in Brasilien, hat sich auch entschuldigt. Der war letzte Woche nur kurz vorm Abflug in der letzten Sitzung hier. Da ist also entschuldigt. Dann geht's weiter zu den Sozialpiraten. Gernot Reipen bzw. Manfred in Vertretung. Ja, der Gernot ist unterwegs, darum soll ich ihn vertreten. Sozialpiraten sind schwer aktiv, hatten am Sonntag ihr letztes Treffen. Wir basteln gerade an einer Osterkarten-Grußaktion, wo als Bild also drauf sein wird, wahrscheinlich eine Person oder eine Hand, die in den Mülleimer greift und eine Pfandflasche rauszieht, so nach dem Motto Ostereier suchen 2015. Mit der Hartz-IV-Artikelserie sind wir am dran. Der erste Artikel ist in der Flaschenpost erschienen, links ist drin. Zweiter Artikel ist fertig, aber noch nicht veröffentlicht. Da sind wir uns noch mit dem Monopol am Abklären. Werden uns erst da, Bundesseite oder Flaschenpost. Und dann in Kooperation mit AK Soziales Hessen läuft die Klage gegen den negativen Widerspruchsbescheid vom Jobcenter Sömmer da. Das war ja oben schon mal angesprochen. Aktuelles Thema ist Einstellung der Sozialpiraten zu den Tafeln. Das wird aber auch erst bei der nächsten Session tiefer diskutiert. Dann waren wir ein bisschen traurig. Gernot hat das mir gesagt. Keine Unterstützung der Wahlparty in Hamburg durch die Sozialpiraten, da sich niemand gemeldet hat, um Stand aufzubauen und zu betreuen. Das nochmal so als kleines Augenzwinkern nach Hamburg. Manfred, Rückfrage, Sozialpirate Hamburg, keine Stand, hattet ihr da was vorbereitet? Hättet ihr Material oder solche Dinge? Ja, gerne, hat er einiges vorgehabt, Richtung Sozialpolitik und BGE, aber er hat da in Hamburg geschrieben und da kam also no response. Okay. Der hatte dort die Hamburger angeschrieben? Soweit ich weiß, ja. Ja, dass er da im Moment keine Antwort kriegt, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber okay, weiter im Text. Eine kleine Anmerkung, Manfred, vielleicht nachher noch kurz Diskussion drüber, weil ich bin unter anderem am Freitag auch in Hamburg. Die könnten Stand aufbauen. Also wenn Material oder sowas da wäre, wär das kein Problem. Können wir uns dann vielleicht nochmal unterhalten. Gut, dann weiter zur oder noch Frage an die Sozialpirate. Ja, ich hätte eine Frage und Hinweis. Manfred, du hast ja die Osterkarte angesprochen. Ich denke, Hintergrund ist das Flaschensammeln. Soweit ich weiß, hat die Hamburger Flughafengesellschaft 97 Strafanzeigen gegen Flaschensammler erstattet. Dann gab es eine Online-Petition und die Flughafengesellschaft hat kurzfristig die Strafanzeigen auch zurückgezogen. Also ich denke, das ist euch ja auch bekannt. Ist ja eventuell auch thematisch für den Hamburger Wahlkampf noch interessant. Magst du dazu was sagen? Ja, ich kenne das also auch über den Facebook-Ruf von Sozialpiraten. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, in Hamburg ist keiner erreichbar. Ich meine gerne, hätte das auch angesprochen, aber wie gesagt, aus Hamburg, die sind zurzeit, tun Dinge. Ja gut, aber wenn ihr da noch Stand oder so machen wollt, was Klaus eben angesprochen hat, dann würde ich das ja auf jeden Fall thematisieren, weil das ist ja eine ganz aktuelle Entwicklung in Hamburg. Ja, ich habe mich auch darüber gefreut, dass diese Petition so einen Erfolg gehabt hat. Aber wieder, da hängt Gernot drin. Ich werde ihn heute Abend noch anschreiben oder morgen und dann ihn auch noch darauf hinweisen. Wir sind im stetigen Austausch. Weitere Frage an Manfred? Scheint nicht der Fall zu sein, denn kommen wir zur Gesundheit. Wolf-Dietrich Brenner. Scheint auch nicht da zu sein. Dann wandern wir weiter zur Umwelt. Bernd, du bist wieder dran. Bernd hängt scheinbar wieder am Telefon. Schieben wir mal nach hinten, vielleicht meldet sich nochmal. Dann weiter zur Energiepolitik. Michael, dein Turn. Ja, ganz kurz. Ich war letzte Woche ja offline. Bin deswegen auch noch nicht bei allen Dingen wieder up to date. Gestern gab es den alternativen Energiegipfel von der Klimaallianz in Berlin, eine eintägige Veranstaltung, an der einige Piratenmitglieder der AG Energiepolitik teilnehmen wollten und wohl auch haben. Ich habe mal den Link noch eingestellt zu der Veranstaltung. Hans Jörg ist im Zuhörerraum. Ich weiß nicht, ob er hören kann und eventuell Lust hat, dazu zu kommen und ich vermute, er war vor Ort, ganz kurz zu berichten. Ja, ich war da, der Manfredo war da von der AG Energiepolitik und noch der Jojo oder so aus Brandenburg, denke ich, ist der. Und dann war noch ein Pirat da, den haben wir aber nicht getroffen, da weiß ich nicht, wer das war und wo der herkam. Ich kann sagen, dass ich an einer Arbeitsgruppe, einem Workshop teilgenommen habe. Da ging es um Energiearmut, aber nicht in Deutschland. Das ist ja bei uns auch so ein soziales Thema. Sondern es ging um Energiearmut in der dritten Welt. Und das war hochinteressant, was es da so für Lösungsansätze gibt. Da ich ja auch so stellvertretendes Mitglied hier im Landtag bin, im Europa, Ausschuss Europa und eine Welt, ist das natürlich für mich sehr interessant gewesen. Ansonsten ist das eben alternativer Klimagipfel gewesen. Das heißt, es war entsprechend die politische Richtung ziemlich klar, unsere Linie. Und es wurde damit Interesse aufgenommen, dass wir also mit mehreren Leuten da waren und uns beteiligt haben. Ja, danke für den kurzen Bericht. Dann ist geplant, findet wohl statt am 24., also in Kürze, in Kassel ein Treffen von Vertretern von 11 Landkreisen. Thema ist die Südlink-Trasse, also die Gleichstrom-Hochspannungstrasse von Hamburg nach Bayern runter, die ja in Bayern umstritten ist und auch in Niedersachsen viele Regionen betrifft. Da geht es dann wohl auch um den Verlauf der Trasse. Ein Vertreter der Piraten in der Regionsversammlung Hannover wird vor Ort sein, ist jetzt kein Energiepolitiker oder Energiepirat. Ich versuche gerade, weil es für mich jetzt entfernungsmäßig doch ziemlich weit ist nach Kassel, vielleicht noch den einen oder anderen zu gewinnen, dass er an dieser Veranstaltung teilnimmt, sofern das möglich ist. Das scheint in erster Linie eine Veranstaltung für die kommunalen Vertreter zu sein. Aber mal schauen, was sich da noch ergibt. Und ansonsten ist jetzt die Bergung der bestätigten Atomfässer im AKW Brunsbüttel genehmigt worden von der Landesregierung. Ich weiß nicht, inwieweit das jeder mitbekommen hat. Die sind ja teilweise stark beschädigt, korrodiert. Der NDR hat gestern eine Sendung, ich habe den Link reingestellt, einen Bericht gebracht, der eigentlich ganz anschaulich jetzt zeigt, wie die Fässer im Einzelnen geborgen werden sollen. Wer Interesse hat, kann da ja mal reinschauen. Jo, noch Fragen? Na, Frage nicht, nur der Hinweis an dich, dass wohl aktuell versucht wird, für die Aktion oder für das Treffen zur Südlink-Trasse Volker Berghaut aus Hessen dazu zu holen, weil das auch räumlich nahe dran ist und er sich ja auch im Bereich Energiepolitik tummelt. Ja, danke für die Info. Ich habe ihn angemailt und angefragt, aber ich habe von ihm noch keine Antwort bekommen. Okay. Gut, noch Frage? Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir zur Landwirtschaft. Birgit. Ja, eigentlich nichts Neues, was ich auch letzte Woche schon erzählt habe. Das geht auch noch bis Ende März so weiter. Ich habe im Schnitt pro Woche 2 Termine. Das geht um Jahreshauptversammlung und um Wintertreffen mit Vereinen, Verbänden und Bündnissen. Okay, danke schön. Dann Frage an Birgit. Also wir werden auch wieder keine Frage, nur der Hinweis, es wird wohl demnächst eine Landesthemenbeauftragung Landwirtschaft in Niedersachsen vergeben. Die schicke ich dir dann direkt rüber. Super, das würde mich sehr freuen. Ich denke, dass wir da uns untereinander noch viel besser vernetzen müssen, als es bisher der Fall ist. Genau. Ja, danke. Hört sich ja nach richtig positiver Nachricht an. Okay, sonst noch Frage an Birgit? Auch das ist nicht der Fall, denn zur Asylpolitik. Hier ist heute eine Vertretung da. Ja, die Leonie kann heute nicht. Ganz kurz, die AG ist ja reaktiviert. Leider noch ein bisschen dünn besetzt, aber noch viel Werbung machen für weitere Mitgliedergewinnung. Aktuell bearbeiten wir da die Einwanderungsmodelle der anderen Parteien, gucken halt, was da positiv bzw. negativ ist, vergleichen das mit unserem Programm und wollen da dann auch ein Feedback draus erarbeiten. Das war's erstmal. Frage an die Asylpolitik. Ja, habe ich eine kurze. Und zwar war ja im Vorfeld der Bundestagswahl auch die AG Entwicklungspolitik recht aktiv. Hier gibt es ja durchaus verwandte Themen. Habt ihr mal versucht, mit der AG Kontakt aufzunehmen? Wenn nein, könnte ich da vermitteln. Also soweit ich weiß, nein. Gibt es Interesse, dass ihr euch mal unterhaltet? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Wenn man sich damit ein bisschen verstärken kann, Fände ich positiv. Wir haben alle 14 Tage, sonntags, die Treffen und das nächste wäre am 22. Ja, ich werde mich mal drum kümmern. Du bekommst dann eine Mail. Jo, danke. Auch noch von mir eine Anmerkung, also keine Frage. Bei mir ist noch diese Asylmigrationpirate.de kostet und zur Verfügung stellt, die ist im Augenblick nicht aktiv. Da gibt es auch keinen mehr bei euch scheinbar, der da mal Zugriff hatte. Die ist auch komplett runter, die ist im Augenblick nicht erreichbar. Aber ich habe noch also eine Sicherung von dem Ganzen, wenn ihr da Interesse habt, die wieder zu betreiben, dann einfach bei mir melden. Alles klar, ich gebe weiter. Danke. Gut, sonst noch Frage an Asyl? Scheint nicht der Fall, dann kämen wir zu Kultur und Medien. Hier steht bereits drin, entschuldigt. Dann gehen wir weiter zu Datenschutz. Patrick Breyer sehe ich im Augenblick auch nicht. Solzken ist auch nicht da. Also gehen wir weiter zu NSA-Skandal. Jens Stomber auch nicht anwesend. Dann quer, Michael Melter, auch keiner anwesend. Und dann hätten wir noch Bildung und Forschung und Wissenschaft. Michael? Ja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen, steht im Pad. Das Einzige, was jetzt ein bisschen Unmut erzeugt hat, war die Aktion vom SECO, die er gestern gerissen hat, mit dem Artikel über Programmieren in der Schule. Das hätte, da hat er nicht nachgefragt, hätte man mehr raus machen können. Wir sehen das ein bisschen als Privatmeinung. Müssen wir nächstes Mal besser koordinieren, aber ansonsten ist normale Arbeit angesagt gerade. Okay, noch Fragen an? Scheint nicht der Fall, wenn ich es richtig sehe. Zombie, du bist jetzt da? Ja, ich bin rein, hallo. Du bist relativ leise. Ja, können mich jetzt besser verstehen, oder wie ist das? Jetzt ist besser. Ja. Bin ich jetzt schon dran, oder wie ist das hier? Du warst schon dran, dann springen wir jetzt, nachdem wir bereits mit Bildung und Forschung durch sind, wieder nochmal zurück zur NSA. Ja, dann gib mir noch 2 Minuten, ich muss hier eben noch ganz kurz was nachschauen, ja? Okay, dann stellen wir das zurück, dann frage ich nochmal nach, wir sehen heute Jude von Sachsen-Anhalt, aber den kann ich vielleicht mal unter antickern, ansonsten wären wir so ziemlich durch. Vielleicht eine Sache. Der Link bei der Koordinatorenkonferenz, das ist, glaube ich, der falsche. Das hatten wir schon letzte Woche und da war das auch diese. Das ist dann im Pad von letzter Woche geändert worden, aber auf das habe ich im Moment keinen Zugriff mehr. Könnte man das auch hier ändern? Ja, mache ich gleich. Ich habe da Zugriff. Das muss in der Vorlage geändert werden. Jo. Ja, mache ich. Noch eine Frage an Birgit. Wann habt ihr bei euch in der Landwirtschaft die nächste Mumble-Sitzung? Wir haben immer jeden ersten Dienstag im Monat um 20.30 Uhr. Weil ich würde nämlich gerne mal dazukommen wegen Gentechnik und da mal ein bisschen was abfragen, weil ich versuche jetzt auch den Forschungsbereich dann noch und Wissenschaftsbereich hinzukriegen. Und das ist dann eine Frage, die berührt, wie gehen wir mit Gentechnik um? Richtig. Wie gesagt, also jeden ersten Dienstag. Alles klar, danke. Also Sachsen-Anhalt hat sich auch erledigt. Mike ist gar nicht unter in der im Augenblick. Der ist wieder rausgeflogen, der ist gar nicht in der Landesvorstandssitzung, ist nicht erreichbar. Dann Jens, bist du soweit? Ja, ich, genau. Also die nächste Sitzung vom Untersuchungsausschuss ist in der KW 9, also am 26. Februar. Das heißt, wir haben jetzt eben diese Woche und nächste Woche halt mal keine Sitzung, sondern Verschnaufpause. Genau, ihr habt das ja sicherlich auch gelesen auf unserer Webseite. Sind ja im NSA-Untersuchungsausschuss jetzt wieder verschiedene Sachen hochgekommen, und zwar wie heißt er denn jetzt? Roderich Kieselwetter, der auch Vorsitzender ist, offenbar vom Bundeswehrreservistenverband, hat ja schon letztes Jahr im Oktober gab es ja schon die Story, dass er sich halt, er hat sein Mobiltelefon untersuchen lassen und dabei kam halt raus, dass auf dem Mobiltelefon halt ein trojanisches Pferd drauf war. Hatte der Spiegel auch geschrieben. Und jetzt ist halt nochmal rausgekommen, weil er hat das halt jetzt eskaliert, dass in dem Reservistenverband offenbar im Vorstand halt Leute mit dem BND zusammengearbeitet haben. Aus welchem Grund auch immer, ja. Weil sie den Verband beobachten wollten, weil der Verband international ist und so weiter. Und deswegen fühlt er sich halt gespitzelt und hat deswegen halt seinen Rücktritt erklärt. Er hatte das ja erst anders dargestellt. Was ich interessant fand, ist, dass auch der Patrick Sensburg offenbar für einen Posten in diesem Bundeswehrreservistenverband vorgesehen ist. Wir lernen also CDU-Politiker, die was werden wollen und auf der Karriereleiter sind, die müssen alle einmal am Reservistenverband vorbei. Und da werden sie halt auch vom Bundesnachrichtendienst in Augenschein genommen. Fand ich ganz interessant. Und war ja auch alles in den Medien. Also das haben bestimmt auch viele mitbekommen, oder? Jo. Noch Frage an Jens? Ja, ich habe eine Frage. Der BND ist doch für Auslandsaufklärung zuständig. Der darf doch im Inneren gar nichts machen, ne? Gut, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, ja. Aber ich kann das vielleicht so zusammenreimen. Also der Punkt ist, der Bundeswehrreservistenverband, ja, also offiziell waren diese Leute im Bundeswehrreservistenverband. Da wurde der Verband halt wohl offenbar bespitzelt. Und der Punkt ist, dieser Reservistenverband, ist nicht nur ein deutscher Verband, sondern der hat auch Beziehungen zu den Reservistenverbänden von anderen Militärs, also von Frankreich und so weiter. Und möglicherweise kommt darüber halt irgendwie diese internationale Verbindung rein. Ja, aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Im Inland ist es eigentlich der Verfassungsschutz. Also wenn man zum Beispiel sagt, das kommt wohl offenbar darauf an, um was es geht. Wenn es darum geht, wir vermuten, dass der Reservistenverband irgendwie einen Putsch machen könnte gegen die Bundesregierung in Deutschland, dann wäre es der Verfassungsschutz, ne? Darf ich die Frage beantworten kurz? Ja, klar. Genau wie jedes Amt für Verfassungsschutz eine Abteilung für Inland und für Ausland hat, hat auch der Bundesnachrichtendienst eine Abteilung für Inland und für Ausland, wobei der Fokus natürlich beim BND auf Ausland liegt und beim Verfassungsschutz auf Inland. Ja, dem habe ich nicht mehr hinzuzufügen. Also soweit dann zum Thema NSA. Möchte jetzt jemand die Sitzungsleitung weiterführen oder wie ist das jetzt? Jo, ich war gerade mit was anderem leicht beschäftigt. Ich habe den Link zur Koordinatorenkonferenz in der Patch-Vorlage gerade geändert. Sorry. Okay, in dem Fall sehe ich das. Noch weitere Frage jetzt noch. Ist noch irgendjemand von der Paul Gebs oder Themenbeauftragte, der vorhin nicht zu Wort gekommen ist, mittlerweile hier anwesend und möchte noch was sagen zu seinem Bereich? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, Punkt Sonstige. Gibt noch irgendjemand, der noch was Wichtiges hat? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Darunter steht nochmal drin immer der Hinweis auf die australische Piratenpartei, die sich von der PPI trennen will. Das hatte ich nochmal eingetragen, aber das hatte ja schon Michael vorhin vorgetragen, beziehungsweise Schnappi. Und dann wären wir heute am Ende. Dann würde ich, wenn kein Widerspruch kommt, um 21 Uhr sehen, die Sitzung schließe. Mich bei euch alle herzlich bedanke, vor allem Mascara. Nochmal gute Besserung wünsche, auch Schnappi, auch andere, die vielleicht durch Grippe befallen sind, das Gleiche. Und würde Bauer Jupp dann bitten, die Aufnahme jetzt zu beenden. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.